Telekom Fernsprecher Hermannstraße 214, Höhe Kindl Boulevard, Rollberg Kino, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein weißer Lieferwagen der Firma Kaplan, die hier einen Dönerimbiss der gleichnamigen Firma mit Döner beliefert. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein angekettetes Kettler Alurad-Fahrrad, Farbe Grün, mit einem Gitterkorb, in dem sich eine weiße Plastiktüte befindet, sowie eine Tüte mit der Aufschrift frisches Poppy Popcorn und ein Flyer mit der Aufschrift im Oktober neu im Verleih www.videoworld.de und dort werden dann einige Filme präsentiert, die allerdings sehr materialisch zu sein scheinen. Ansonsten außer einigen Strohhalmen, Bananenschalen, Kaugummipapier, Haargummis, zertretenen Feuerzeugen, zerstörten Kleiderbügeln, Batterien, Kronkorken und etwas Laub hier in Hermannstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.